Ausländische Medien berichteten jüngst über das revolutionäre Wirken von Marschall Kim Jong-un. Die Nachrichtenagentur TASS und der Fernsehsender RENTV in Russland, die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, der Radiosender für In- und Ausland und der Radiosender in 7 Nationalsprachen in Guinea und die Internet-Homepages des nigerianischen Nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees, des Nationalen Schutze-Ideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo und des Afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit dem Hauptsitz in Nigeria brachten die Nachricht darüber, dass Kim Jong-un die taktische Übung für den Flussüberquerungsangriff des verstärkten Panzerinfanterieregiments in der Wintersaison angeleitet hatte. Die Internet-Homepage der Schutze-Ideologie-Studiengruppe BASCO in Spanien meldete mit oben genannter Nachricht, dass Kim Jong-un die mit dem Titel 7. Regiment unter Oh Jung-up ausgezeichnete 1314. Truppe der koreanischen Volksarmee inspiziert und die Baustelle der Ryomyong-Straße abgesucht hatte. Auf der Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitung erschienen die Nachrichten darüber, dass Kim Jong-un die mit dem Titel 7. Regiment unter Oh Jung-up ausgezeichnete 1314. Truppe der koreanischen Volksarmee inspiziert und den Katafalk des verstorbenen Kang Gi-sob aufgesucht und sein tief empfundenes Beileid bezeigt hatte. In den Medien erschienen die Fotos von Kim Jong-un.